Deutschland. Danke Deutschland, wir dürfen wieder stolz sein. Ein Volk sein, schwarz-rot-gold sein. Poldi hat die Treffer versenkt. Die Sehnsucht in den Herzen hat die Mauer in den Köpfen gesprengt. An unsere Söhne in Afghanistan, Jungs, haltet den Kopf hoch. Wir sind Papst und das Wunder von Oslo. 2006 sah die Welt, wir sind nicht verkrampft. Ost und West, Yin und Yang, rückt zusammen. All ihr Dichter und Denker, warum wir stolz sind, blickt aus dem Fenster. Glänzende BMWs, saftige Wiesen. Ich häng mit Schwaben, Sachsen und Friesen. Gute Musik und herzhaftes Essen. Bayern, Preußen und Hessen. Die Flaggen auf den Wangen, verwischt von den Freudentränen. Ich will kein Urlaub, ich find Deutschland schön. Schwarz, Rot, Gold, wir sind das Volk. Schwarz, Rot, Gold und die einandere. Schwarz, Rot, Gold und wir reiten auf den Schäferhunden Richtung Horizont erleuchtet. Schwarz, Rot, Gold. Den Juden das Geld, den Schwarzen die Mädels. Weil wir brauchen bloß unser Spargel aus Belitz. Bescheidene Menschen, einfache Menschen, Arbeiter, Handwerker, fleißige Menschen. Wir Deutschen sind Sklaven. Wir haben die Bombe erfunden, doch dürfen sie bis heute nicht haben. Man hat sich zu benehmen als Gast in unserem Land. Unsere Hochkultur von hier bis zum Ballermann bekannt. Wir helfen Kids in der dritten Welt mit Waffen. Eine Frau als Kanzlerin, wie fortschrittlich ist das? Immer wenn eine Mutter einen blonden Knaben gebärt, verlässt ein neuer Volkswagen das Werk. Und alle singen Schwarz, Rot, Gold, wir sind das Volk. Schwarz, Rot, Gold und die einandere. Schwarz, Rot, Gold und wir reiten auf den Schäferhunden Richtung Horizont erleuchtet. Schwarz, Rot, Gold. Kann man diese Weltmacht doof finden? Der Adler fliegt von Kamerun nach Elsass notdringend. Und wir wollen nicht mehr streiten. An dieser Stelle nochmal dicke Sorry für den Zweiten. Wir laufen barfuß auf den Scherben der Reichskristallner. Wünschen allen Emigranten eine weiße Weihnacht. Doch bevor ihr rein dürft in den Biergarten Eden, gibt's noch einige Papierkram zu regeln. Deutschland, Exportweltmeister der Herzen. Hier gibt es keinen Grund, Steine zu werfen. 16 Bundesländer, unser ganzer Stolz. Germany! Wir machen die 20 voll. Hey! Schwarz! Gold. Wir sind das Volk. Schwarz, Rot, Gold und die einandere. Schwarz, Rot, Gold und wir reiten auf den Schäferhunden Richtung Horizont erleuchtet. Den Schäferhunden Richtung Horizont erleuchtet. Schwarz, Rot, Gold.